Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der 10. Dezember 1968. Ein großer Tag für die japanische Nation. Der Literaturnobelpreis wird verliehen. Erstmals an einen Japaner, den Schriftsteller Yasunari Kawabata. Ein kleiner, knapp 70-jähriger Mann. Hohe, gewölbte Stirn, große, etwas erschrocken dreinblickende Augen. Das dichte graue Haar und die schmächtige Gestalt verleihen seinem Aussehen etwas Geisterhaftes. Tatsächlich aber ist Kawabata eine Art Zauberer, der seine Leser mit Geschichten von schwebender Poesie in eine andere Welt entführt, in das exotische Japan, ein Land, dessen alte Traditionen dem westlichen Leser fremd und oft unverständlich sind und dessen Ästhetik ihn dennoch berührt, so wie in Kawabatas Roman »Tausend Kraniche«. Die jungen Blätter an den Bäumen im Garten warfen lichte Schatten auf das fast durchsichtige Papier der Schiebetüren. Der weiche Widerschein des Laubes umfing Yukikos Schultern und ihre langen Ärmel. Und wie die herrlichen Farben des Kimonos erglänzte auch das schwarze Haar des Mädchens. Das Zimmer war zwar viel zu hell für eine Teezeremonie, aber gerade in dieser Helligkeit leuchtete umso mehr das schöne Bild mädchenhafter Jugend. Das hellrote Tüchlein aus Fukusa-Seide betonte ihre junge Frische und blühte wie eine rote Blume aus den Fingern des Mädchens auf, das von tausend weißen Kranichen umschwebt schien. Kawabata erhält die Auszeichnung für seine Erzählkunst, die mit feinem Gefühl japanisches Wesen und dessen Eigenart ausdrückt, so die Begründung der Nobelpreisjury. Doch die Welt, der Kawabata in seinen Werken ein Denkmal gesetzt hat, die Welt der Teezeremonien, der seidenen Kimonos und der blühenden japanischen Gärten, sie scheint bereits zu der Zeit von Kawabatas Geburt dem langsamen Untergang geweiht. Yasunari Kawabata, oder besser gesagt Kawabata Yasunari, denn auf Japanisch wird der Familienname immer zuerst genannt, kommt als ältester Sohn einer Arztfamilie in Osaka zur Welt. Am 14. Juni 1899, mitten in einer Zeit riesigen gesellschaftlichen Umbruchs. 200 Jahre war Japan fast vollständig vom Ausland abgeschottet. Nun hat sich das Inselreich wieder gezwungenermaßen dem Westen geöffnet. Westliche Philosophie, Technologie, Medizin und Kunst, all das will Japan von Europa und den USA lernen, um den machtpolitisch überlegenen Westmächten ebenbürtig zu werden. Auch Kawabata Yasunaris Vater gehört zu jenen Intellektuellen, die das Wissen aus dem Westen in sich aufsaugen. Der kränkliche Mann ist ein großer Liebhaber der Literatur. In seiner Bibliothek stehen neben japanischen Klassikern und chinesischer Lyrik auch Werke deutscher Dichter. Yasunari ist gerade einmal 2 Jahre alt, als der Vater an Tuberkulose stirbt. Der dumpfe Klang des buddhistischen Gongs während der Totenfeier ängstigt den Jungen. Der Zweijährige heult und brüllt. Er weint auch dann noch, als die Erwachsenen ihm zuliebe das Gongschlagen beenden. Erst nachdem das unheimlich flackernde Licht der Altarlampen gelöscht und ihr Öl im Garten verschüttet ist, beruhigt sich das Kind. Es ist das erste und letzte Mal, dass Yasunari gegen die Unausweichlichkeit des Todes rebelliert. Als Erwachsener wird er sich später selbst einen Meister in Begräbnisdingen nennen. 1 Jahr nach dem Tod des Vaters stirbt Yasunaris Mutter und bald auch seine Schwester. Alle beide vermutlich wie der Vater an Tuberkulose. Yasunari wächst bei seinem Großvater auf. Er ist ein einsames Kind. Von den gleichaltrigen Jungen in seiner Schule hält er sich fern. Die frühe Erfahrung von Tod und Verlust scheint zwischen Yasunari und der Welt zu stehen, hindert ihn daran, sich als Teil der Gemeinschaft zu fühlen. 10 Jahre lang lebt er ganz allein mit seinem blinden, kranken Großvater. Oft flieht der Junge vor dem Anblick des dahinsiechenden Greises aus dem Haus. Stundenlang hockt er auf einem Baum im Garten und liest, träumt sich in die Welt der alten japanischen Klassiker. Nach dem Tod des Großvaters geht er nach Tokio. Yasunari will Literatur studieren und Schriftsteller werden. Anfang der 1920er Jahre sind Japans Intellektuelle in Aufbruchsstimmung, wollen ihr Land politisch und kulturell weiter modernisieren und blicken dazu nach Europa. Einige junge japanische Schriftsteller saugen gierig die Ideen der europäischen Avantgarde-Bewegung in sich auf, zum Beispiel die des Futurismus. Die europäischen Futuristen lehnen die Beschäftigung mit der Vergangenheit ab. Ihr Ziel? Die Literatur von festen Formen und sprachlichen Schranken zu befreien, um eine neue Gesellschaft zu schaffen, die ganz im Zeichen des technischen Fortschritts steht. Auch der junge Schriftsteller Kawabata ist vom europäischen Futurismus fasziniert und unter anderem auch vom Expressionismus. Die Expressionisten wollen das logische Denken aus der Kunst verbannen und Raum schaffen für freie Assoziationen und für eine Sprache der rauschhaften Ekstase. Genau das will auch der junge Kawabata. 1924 ist Kawabata Yasunari 25 Jahre alt und hat sein Literaturstudium abgeschlossen. Einsam ist er nicht mehr. Er hat jetzt Freunde, Dichtergefährten. Mit ihnen gründet er die Literaturzeitschrift Bungei Jidai, zu Deutsch das literarische Zeitalter. Kawabata träumt von einer Welt, in der immer mehr Menschen die Liebe zum Schreiben entdecken. Und er entwickelt eine neue literarische Gattung, die Handtellergeschichten. Handtellergeschichten deshalb, weil diese Erzählungen oft nur 2, 3 Seiten lang sind. So kurz also, dass man sie, überspitzt gesagt, in eine Handfläche schreiben könnte. So wie die 1926 entstandene Handtellergeschichte Doppelselbstmord aus Liebe. Die deutsche Übersetzung des Textes ist nur 2 Seiten lang. Und doch entfaltet sich auf diesem kleinen Raum in verstörend surrealer Weise die ganze Tragik einer gescheiterten Ehe. Von ihrem Mann? Er war davongelaufen, weil er sie nicht mochte. Kam ein Brief aus einer weit entfernten Gegend. Lass das Kind nicht mehr Ball spielen. Ich höre das Aufschlagen bis hierher. Es trifft mein Herz. Sie nahm der inzwischen 9-jährigen Tochter den Gummiball weg. Wieder kam ein Brief von ihrem Mann. Lass das Kind nicht mehr aus der Porzellanschale essen. Ich höre das Klirren bis hierher. Es bricht mir das Herz. Sie fütterte die Tochter wie eine 3-Jährige mit ihren eigenen Stäbchen. Dabei erinnerte sie sich an die Zeit, da die Tochter wirklich 3 Jahre alt und ihr Mann an ihrer Seite glücklich gewesen war. Der letzte Brief des Mannes besiegelt das Schicksal von Mutter und Kind. Unterlasst, ihr beiden, absolut jedes Geräusch. Öffnet oder schließt keine Fenster und Türen mehr. Atmet nicht mehr, ihr beiden. Ihr beiden, murmelte sie vor sich hin, und ihr liefen die hellen Tränen über die Wangen. Dann war von ihnen beiden absolut kein Geräusch mehr zu hören. Mit anderen Worten, Mutter und Tochter waren tot. Und merkwürdig, der Mann lag neben ihnen auf dem Kissen. Und auch er war tot. Manche der Handtellergeschichten lesen sich wie psychologische Skizzen. Andere entziehen sich mit poetischer Raffinesse jedem Anspruch auf Logik. Das macht ihre Komplexität aus. Aber auch ihren ganz besonderen Reiz, so die Japanologin Professor Irmela Hijia Kirschnereit von der Freien Universität Berlin. Manchmal stößt man sich daran und ärgert sich daran, was soll das? Aber es bringt in einem andererseits auch vieles zum Nachklingen. Es erzeugt einen Widerhall. Und ich glaube, diese Suggestivkraft, die seine Texte dann doch entfalten, der kann man sich schwerlich entziehen. Der Einfluss der europäischen Avantgarde-Strömungen auf Kawabata ist in den Handtellergeschichten deutlich zu erkennen. Und doch, ihre knappe und poetische Form erinnert auch an die traditionelle japanische Kunst, an das Kurzgedicht Haiku etwa. Sommergras ist alles, was geblieben ist vom Traum des Kriegers. So ein Haiku des japanischen Dichters Basho aus dem 17. Jahrhundert. Das Spiel mit freien Assoziationen. Die Japaner beherrschten es lange, bevor die europäische Avantgarde des 20. Jahrhunderts darauf kam. Hat Kawabata sich für seine Handtellergeschichten von der traditionellen Haiku-Dichtung Japans inspirieren lassen? Ja, in einem allgemeinen Sinne schon. Ich glaube nicht, dass er das brauchte, sich vom Haiku inspirieren zu lassen, sondern ich glaube tatsächlich, dass diese verknappten elliptischen Formen in der japanischen Kunst zu einer besonderen Meisterschaft gebracht wurden. Dazu gehört eben das Haiku und gehören auch andere Kurzdichtungsgattungen. Und so etwas macht er jetzt im Bereich der narrativen, der erzählenden Literatur. 1927 erscheint Kawabatas erster Roman, Die Tänzerin von Izu. Er hat sich in der japanischen Literaturszene einen Namen gemacht. Doch das politische Klima erstickt bald schon alle Poesie und alle Freiheit der Gedanken. In den 30er Jahren wächst die Militarisierung des Landes. Alle politischen Parteien werden aufgelöst und zeitweise durch eine einzige faschistische Organisation ersetzt. 1941 greifen japanische Marine-Luftstreitkräfte die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor an. Japan ist nun mittendrin im Zweiten Weltkrieg. Kawabata lebt zu jener Zeit mit seiner Frau Hideko in Tokio. Kinder will er nicht. Zu groß, so sagt er, sei seine Angst, dass er sterben könnte und sein Kind dasselbe Waisenschicksal ertragen müsste wie er einst. Er zieht sich innerlich zurück. Die Politik, der Krieg, das alles scheint er auszublenden. Dazu die Japanologin Professor Irmela Hijia-Kirschnereit. Er hat sich Zeit seines Lebens nie als politisch empfunden. Nun muss man natürlich sagen, eine solche Haltung kann für sich gesehen auch schon wieder politisch gedeutet werden. Gerade während des Kriegs und in der Nachkriegszeit stilisiert er sich eher als jemand, der ganz unabhängig von politischen Zeitgeschehen existiert und wirkt. Wie viele andere japanische Schriftsteller seiner Zeit lässt jedoch auch er sich von der Regierung bis zu einem gewissen Grad instrumentalisieren. Er wird sogar Mitglied der Gesellschaft japanischer Schriftsteller, einer patriotischen Gruppe. Vermutlich die einzige Chance für Kawabata, als Autor aktiv bleiben zu können. Er beginnt, sich von der europäischen Avantgarde abzuwenden, hin zur Tradition Japans. Dahinter stecken einerseits ganz einfach künstlerische Erwägungen, aber nicht nur. Der Krieg hat Kawabatas Weltbild erschüttert. Er sucht nach den Wurzeln seiner eigenen kulturellen Identität und stellt sich mehr und mehr die Frage, was bedeutet es, Mitte des 20. Jahrhunderts Japaner zu sein? Zunächst einmal bedeutet es, mit einer schweren Niederlage fertig zu werden. Im August 1945 werden Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Wenig später kapituliert Japan und wird zur amerikanischen Besatzungszone. Kawabata empfindet Japans Niederlage als tiefe Demütigung. In den Jahren nach dem Krieg unternimmt er mit einer Delegation von Schriftstellern eine offizielle Reise in das von der Atombombe zerstörte Hiroshima. Doch wie damals, als er vor dem Anblick seines todkranken Großvaters in den Garten zu seinen Büchern floh, so flieht er auch jetzt. Vom verwüsteten Hiroshima fährt er gleich weiter nach Kyoto. Inmitten der Harmonie der Tempelanlagen von Japans einstiger Kaiserstadt versucht er, die Bilder des Schreckens zu vergessen. Kawabata hat seine neue künstlerische Bestimmung gefunden. Er sieht sich nicht als politischen Autor. Er will den Geist des alten Japans mit seiner vom Zen-Buddhismus geprägten Ästhetik und seiner Empfindsamkeit für die Schönheit der Natur in seiner Literatur weiterleben lassen. Kawabatas berühmteste Werke erscheinen, so zum Beispiel 1000 Kraniche, Ein Kirschbaum im Winter oder der Roman Schneeland. Jenseits des langen Tunnels erschien das Schneeland. Der Nachttiefe wurde weiß. Schneeland erzählt die Geschichte von Shimamura, einem reichen Müßiggänger. Mit dem Zug reist er von der modernen Metropole Tokio in einen Thermalquellenort in den japanischen Bergen, in das Schneeland. Es ist eine traumwandlerische Gegend, die nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint. Genauso wie die beiden Frauengestalten, denen Shimamura im Schneeland begegnet. Das junge Mädchen Yoko mit ihrer schönen, traurigen Stimme und die schöne Geisha Komako, die inmitten von Schnee und Eis in heißer Leidenschaft für Shimamura entbrennt. Oft sind es Kawabatas bildhafte und kraftvolle Naturbeschreibungen, in denen sich der seelische Zustand der Protagonisten spiegelt. Auch in Schneeland wird die Intensität der Gefühle, welche die Geisha Komako für den kühl und unbeteiligt wirkenden Shimamura hegt, in den Erscheinungen der Natur deutlich. Die Nachtlandschaft lag streng vor ihm, und es schien, als käme das Geräusch des überall gefrierenden Schnees tief aus dem Grund der Erde. Wenn man aufblickte, traten so unwahrscheinlich viele Sterne funkelnd hervor, dass der Eindruck entstand, als gliche die Geschwindigkeit, mit der sie auftauchten, einem Fall in die Leere. Sternhaufen rückten näher, und in dem Himmel, der sich hinter ihnen zu entfernen schien, vertiefte sich die Farbe der Nacht. Kawabatas Erzählweise hat etwas Schwebendes. Einen Handlungsbogen gibt es in seinen Texten kaum, und das Ende kommt für den Leser oft abrupt und bringt keine Auflösung. Auf Japanisch werden Kawabatas längere Texte daher auch nicht Romane genannt, sondern Langerzählungen. Meist liegen diesen Langerzählungen verschiedene kürzere Texte und Skizzen zugrunde, die zunächst einzeln in Zeitschriften erschienen und die der Autor erst später miteinander verwob und oft mehrmals überarbeitete. Mit seiner ungewöhnlichen Erzählweise und der exotischen, fast märchenhaften Welt, die er in Werken wie Schneeland heraufbeschwört, wird der japanische Autor auch die Nobelpreisjury faszinieren. Doch Kawabatas Schwelgen in den Bildern des alten Japans lässt auch eine Rückwärtsgewandtheit des Schriftstellers erkennen, die nicht unproblematisch ist, und Zweifel aufkommen lässt, ob er wirklich der unpolitische Schriftsteller ist, der er vorgibt zu sein. Professor Irmela Hijia Kirschnereit. Man hat tatsächlich in der Kawabata-Forschung in den 80er, 90er Jahren auch seine Werke daraufhin abgeklopft, wie faschistoid, wie stark eben auch im Sinne des Militarismus manche Werke angelegt sind. Also nehmen wir zum Beispiel diesen berühmten Roman Schneeland. Mit diesem Schneeland versucht er ja so einen Gegensatz des modernen Japan, der modernen Stadtwelt, in der dieser Protagonist lebt, und er zieht sich in die Provinz, in das Schneeland zurück. Und dieses Schneeland ist eine archaische, zeitlose Welt, die eigentlich gar nicht im 20. Jahrhundert angesiedelt ist. Und in diesem Werk haben eine ganze Reihe von Interpreten dann schon auch diese Spuren entdeckt einer Idealisierung eines zeitlosen japanischen Geistes, einer japanischen Essenz, die sozusagen dann auch vor den aggressiven Einwirkungen der Moderne, und eben dann die Moderne wird gleichgesetzt mit dem Westen, geschützt werden muss. Es gibt die Möglichkeit, eben in Kawabata auch diese problematische Seite zu entdecken. Man kann sich das aber durchaus bewusst halten und muss ihn deswegen trotzdem nicht grundsätzlich als Schriftsteller ablehnen. Oft sind es Frauenfiguren, die in Kawabatas Texten das Sinnbild eines reinen, unverdorbenen japanischen Geistes darstellen. So wie das junge Fräulein Yukiko Inamura in dem Werk Tausend Kraniche. Im Zentrum der Geschichte steht die jahrhundertealte Kunst der japanischen Teezeremonie. Der Geist des Zen-Buddhismus, von welchem die Teezeremonie beeinflusst wurde, spiegelt sich stark in den komplizierten, doch stets mit meditativer Ruhe ausgeführten Bewegungen wider, mit denen der Tee im Beisein der Gäste zubereitet wird. Doch zwei Frauen, die männlich herbe Chikako und die fragil wirkende Frau Ota, missbrauchen die Gelegenheit solch einer Teezeremonie für ihren eigenen Machtkampf um den jungen, wohlhabenden Junggesellen Kikuji. Im Kontrast zu diesen beiden Frauen steht das junge Fräulein Inamura, welche den Tee vor den Augen der Anwesenden zubereitet. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Sie führte nur die streng vorgeschriebenen Bewegungen aus, wie sie es gelernt hatte. Und sie bewegte sich frei und ungeziert. Von ihrer straff aufrechten Haltung ging etwas Vornehmes aus. Yukiko Inamura ist eine typische Kawabata-Gestalt. Jung, schön, unschuldig und rein. Mehr Mädchen als erwachsene Frau. Diesem weiblichen Typus steht in Kawabatas Werken häufig eine seltsam kühl und unbeteiligt wirkende Männerfigur gegenüber. Ein stiller Beobachter, wie Shimamura in Schneeland. Die leidenschaftlichen Gefühle, welche die Geisha Komako ihm entgegenbringt, scheinen Shimamura kaum zu berühren. Vermutlich, weil er gar nicht fähig ist zu lieben. Ihre Art, so ganz aus reinem Gefühl herauszusprechen, klang fremd für Shimamura. Es ist schon gut so. Nur Frauen können sich eben wirklich in jemanden verlieben. Komako hatte ein leicht gerötetes Gesicht und blickte zu Boden. Vielleicht, so haben Interpreten immer wieder vermutet, liegt in diesen Männergestalten Kawabatas eigene Seele verborgen. Die Einsamkeit des Waisenkindes Yasunari, das sich vor der Welt verschließt aus Angst vor Verletzung und Verlust. In seinen Werken schwingt immer auch das traurige Wissen darum mit, dass alle Dinge und Erscheinungen dieser Welt letztendlich vergänglich sind. Eine buddhistische Weisheit und gleichzeitig die Grundlage von Kawabatas Lebensgefühl. Mit dem Alter holt die Einsamkeit den Schriftsteller wieder ein. Immer mehr Freunde und Weggefährten sterben. Kawabata, der sich selbst einen Meister in Begräbnisdingen nennt, leidet schwer unter dem Gefühl des erneuten Verlusts. Er wird tablettensüchtig. Doch Kawabata kämpft gegen seine Schwäche an. In den 50er und 60er Jahren ist er so aktiv wie nie zuvor. Als Präsident des japanischen Pen-Clubs reist er durch die ganze Welt und wirbt im Ausland um Interesse an Japans Literatur. Mit Erfolg. Seine Werke werden in westliche Sprachen übersetzt. 1968 erhält Kawabata Yasunari als erster Japaner den Literaturnobelpreis. Eine Auszeichnung nicht nur für Kawabata selbst, sondern für ganz Japan. Nach über 100 Jahren des Lernens und Anpassens an den Westen hat das ostasiatische Inselreich sich seinen Platz in der Weltliteratur erobert. Kawabata selbst ist müde geworden. Um seine Gesundheit steht es schlecht und der Selbstmord eines Freundes hat ihn tief getroffen. Seine letzten Lebenstage verbringt Kawabata in seinem Apartment in dem Küstenort Sushi. Am 10. April 1972 stirbt Kawabata Yasunari. Die Todesursache? Gasvergiftung. War es Selbstmord? Vermutlich, doch einen Abschiedsbrief gibt es nicht. So rätselhaft und offen häufig das Ende von Kawabatas Erzählungen ist, so ist auch sein eigenes. Vielleicht wollte er tatsächlich an der Küste von Sushi ein letztes Mal Abschied nehmen von der Schönheit der japanischen Natur, die er so viele Male in seinen Texten geschildert hat. So wie in der Erzählung »Tausend Kraniche«. Er sah die Abendröte vor sich. Die Abendröte über dem Wald des Ikegami-Tempels. Sie berührte die Wipfel der alten Bäume und schien am Horizont hinabzufließen. Das fließende Licht blendete seine müden Augen und er vermochte sie nicht zu öffnen. Immer noch sah er hinter seinen geschlossenen Lidern die Abendröte und es war ihm, als ob Tausende von Kranichen darin umherflögen. Sie hörten »Eine Handvoll Poesie«, der Literaturnobelpreisträger Kawabata Yasunari von Isabella Arcucci. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Friedhelm Tock. Technik Regina Stärke, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.